es nicht gewesen wär, hätte ich schon längst. Und wüsstest du, was du denkst, wärst du jetzt viel mehr. Im Prinzip stündest du dann und hättest dich nicht gefunden, würdest rennen und viel mehr niemals angekommen sein. Doch zum Glück ist alles nur ein Spiel. Hiermit rette ich den Konjunktiv. Doch zum Glück ist alles nur ein Spiel. Hiermit rette ich den Konjunktiv.